im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wir loben Allah, rufen ihn um Hilfe, bitten ihn um Vergebung und suchen unsere Zuflucht bei ihm vor unseren eigenen Übeln und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah recht leitet, der kann nicht von einem anderen irregeführt werden. Und wen Allah irreführt, der kann nicht von einem anderen recht geleitet werden. Ich bezeuge, dass Allah einzig ist und dass er keine Teilhabe hat. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah in geziemender Furcht und sterbet nicht anders als Muslime. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat aus einer einzigen Seele, und aus ihr erschuf er seine Gattin, und aus den Beinen erschuf er viele Männer und Frauen, und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet, und ebenso im Namen eurer Blutsverwandtschaft. Wahrlich, Allah stets der Wächter über euch. Wir sprachen zuletzt, also nicht letzten Freitag, die Woche davor, sprachen wir über die Eigenschaft der rechtschaffenen Ehefrau. Und daraus die folgenden Nachkommenschaft, die automatisch rechtschaffen werden, wenn die Mutter und der Vater rechtschaffen ist. Und sie sollte ihm ein Augentrost sein. Das ist eine rechtschaffene Frau. Und wenn er weg von ihr geht, das heißt, wenn er nicht anwesend ist, dann ist sie ihm treu. Viele haben Geld, aber sie haben nicht geschafft, dadurch durch ihr Geld eine rechtschaffene Frau zu bekommen. Und Macht haben sie auch nicht über ihre Frauen. Sie haben zwar Macht über viele Menschen draußen, aber über seine Frau hat er keine Macht. Sie macht, was sie will zu Hause. Und das ist, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Wem Allah etwas Gutes will, so gibt er ihm eine rechtschaffene Frau. Und er sollte so Allah fürchten, in der Hälfte, weil Allah, weil Rasulullah s.a.w. gesagt hat, die Hälfte die Ehe ist die Hälfte der Religion. Und man sollte darin Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und kann sein, dass vielleicht ich bekriegt werde von den Frauen durch diese Khutba. Weil Kritik muss man ertragen. Unser Prophet, wenn die Frau ihre Pflicht getan hat und sie fastet ihr Monat und sie achtet auf ihre Keuschheit und sie gehorcht ihren Mann, dann wird zu ihr gesagt, trete von welcher Tür du willst im Paradies, von welchem Tor. Gehorsamkeit gegen ihren Mann. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihr eine Tür eröffnen oder öffnen, von der sie reingehen will im Paradies. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi hat auch Dua gemacht, und einer von diesen Dua war: Ich frage dich nach vier und ich suche Zuflucht bei dir vor vier. O Allah, ich frage dich nach einer wahrhaftigen Zunge und ein gottesfürchtiges Herz und ein Körper, der sich geduldet, und eine Frau, die mich in meine Religion unterstützt. Und schaut, wie der Prophet Muhammad sagt, welche Maßstäbe bei ihm wichtig war. Dass er Dua gemacht hat, oh Allah, dass sie mich unterstützt in meine Religion und meine Angelegenheit in Akhirah. Und wir nehmen von dem Hadith, dass sie ist ihm ein Helfer. Dass sie eigentlich ihr Zweck ist, dass sie ihn unterstützt in der Religion. Und dass sie ihn unterstützt generell im Diesseits und Jenseits. Und vier, von denen er Zuflucht gesucht hat. Von einem Kind, der sich wie ein Führer aufhält. das Sagen hat. Manche, du siehst nach der Heirat, seine Haare werden weiß vor Stress. Das war das Zweite, vor einer Frau, dass sie mir meine Haare grau macht, mich grau macht, bevor ich grau werde. Dass dieses und das Dritte ist, nicht ein Geld, ein Vermögen, das im Diesseits mir ein Nutzen ist, und aber im Jenseits, wo ich im Grab bin, also im Jenseits, wo ich dann im Grab bin, ein Schaden für mich dann ist. Weil du wirst nach dieses Geld zur Rechenschaft gezogen, von wo du es geerntet hast, wo du es ausgegeben hast. Von einem Freund, der, oder von jemandem, er sucht Zuflucht bei dem Vierten, dass er, wenn er sieht einen Fehler von dir, dass er das preisgibt oder das jeden rum erzählt. Und davor hat der Prophet auch Zuflucht so beim Vierten, dass er keinen jemanden kennt, der sozusagen seine Fehler preisgibt. Aber was interessiert ist jetzt beim Ersten, wo der Prophet, er bat ja Allah darum, dass er ihm eine rechtschaffene Frau gibt, die Allah fürchtet, die ihn ermahnt in Gottesfurcht und ihn unterstützt, was Akhira angeht. Und deswegen die Entscheidungsmacht liegt in der Hand des Mannes. Warum? Weil er ist verantwortlich für sein Herr. Und vor dem Gesetz und vor dem Richter und vor Allah subhanahu wa ta'ala. Also wenn wir einen islamischen Staat hätten. Wenn einer stirbt, warum deswegen sagt der Prophet auch, wenn einer stirbt für seine Ehre, diese gesunde Ehre, nicht jetzt wie wir das kennen so von der Straße, für die gesunde Ehre, so stirbt er als Märtyrer, sagt der Prophet. Indem er seine Frau beschützt und dabei getötet wird. Er ist ein Märtyrer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, das ist eine, nicht nur, dass der Mann Entscheidungen trifft, nein, er muss sich auch beschützen. Und das heißt nicht, dass der Mann tut, was er will. Nein, er beratet die Frau, er fragt die Frau nach ihrer Meinung. Aber es gilt hier, dass die letzte Entscheidung beim Mann liegt. Aber natürlich kann die Frau eine Meinung geben, die vielleicht von Nutzen ist, wo der Mann Nutzen darin sieht. Und er ändert seine Meinung und entscheidet dann nach der Sicht der Frau. Es wurde gefragt, Ja Rasulallah, bei vielen Angelegenheiten wurde dir bevorzugt. Bei Hajj, beim Totengebet. Wir sollen zu Hause bleiben. Bei Totengebete. Und wir, sagt er, wir füttern eure Kinder. Und wir passen auf die Kinder auf. Aber nichts wurde von uns geblieben. Sie sagt, diese Sahabi sagt, ja Rasulallah, die Männer sind nicht besser als wir, sie kriegen so viel Ajr. Aber sie sagt, ich möchte auch so viel Ajr haben wie der Mann. Der Mann sollte zu. Aber heute ist es komisch. Früher die Sahabi haben Gedanken gemacht, warum die Männer so viel Ajr machen können und der Mann sitzt zu Hause und die Frau muss zu Hause sitzen. Aber heute die Frau macht Gedanken, der Mann soll kochen, damit ich arbeiten gehen kann. Der Prophet sagt, die Mutter ist sinngemäß, dass die Mutter hat eine größere Aufgabe, weil die Mutter ist die Lehrerin, die erste Lehrerin von diesem Kind. Die Mutter ist rechtschaffen, das Kind wird rechtschaffen. Wenn die Mutter nicht rechtschaffen ist, wird das Kind nicht rechtschaffen. Deswegen, die Mutter ist eine Schule für das Kind. Und sie sagte, und ihr Männer, ihr habt Vorzüge so und so und so. Jetzt kommen wir zu dem Hadith zurück. Und sie hat sich nicht geschämt, vor den Sahaba zu fragen. Was sagt der Prophet? Habt ihr gehört, was die Frau gerade gesagt hat? Rasulullah macht aufmerksam auf der Frau. Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Da sagen sie Sahaba, wir haben nicht gedacht, dass eine Frau so fragen wird, wie diese Frage. Heute die Frauen, sie konkurrieren in Mode, in Haarfrisuren, Fingernägel, in viele komischen Sachen, die keinen Nutzen bringen letztendlich. Ja? Konkurrenzkampf, ja? Wer sieht schöner aus, wer hat die bessere Frisur? Wer hat die schönere Kleidung an? Ja. Und auch bei den Männern, nicht nur bei den Frauen. Und die Schwestern hört jetzt gerade. Deswegen wollen auch, dass die Schwestern diese Wörter jetzt hören. Ja, oder diejenigen, die nicht da sind, sollen ins Internet gehen. Brüder, die jetzt, wo ihr Frauen, wenn die Frauen jetzt nicht hier sind, sollen nach Hause gehen und ihre Frauen diese Sachen auch hören lassen. Allahu Akbar. Da sagt der Prophet als Antwort zu dieser Frau, wenn ihr seid gehorsam gegenüber euren Männern, dann seht ihr die Belohnung, die sie machen, sie haben mehr Umfang als das, was die Männer, was die Sahaba tun. So antwortet der Prophet der Sahabia. Das heißt, wenn du dein Kind stillst und dein Haushalt tust, dann ist das so, als wärst du auf dem Weg Allahs. Als würdest du Umrah machen, du würdest die Belohnung bekommen, als würdest du Umrah machen. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala der Frau das leicht gemacht. Welche Frau und dessen Mann zufrieden mit dir ist, so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihr das Paradies versprochen. Und das, ihr nutzt das nicht aus, oh Männer, sage ich euch jetzt, dass ihr mit dem Stock vor euren Frauen wedelt und sagt, ah, seht ihr, der Scheich, was er so auf euch sagt. Und deswegen gibt es keine Gehorsamkeit, indem man Allah gegen Allah sündigt. Das heißt, wenn der Mann dir etwas gebietet, was Koran und die Sünder widerspricht, dann sollst du nicht folgen, das ist klar. Wir haben gehört, viele Männer, die kopieren dieses Leben, das was wir gerade kritisieren, und er lebt mit einer Frau, womit es verboten ist, wie auf der Weise, wie er gerade mit ihr ist. Und du hast eine Sünde gemacht, du hast dir selber Unrecht getan, bevor du deiner Frau Unrecht getan hast. Weil du Allahs Gebot dich widersetzt hast, der Prophet Muhammad sallam sagte, oder Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nährt euch das Ackerfeld von dannen. Das heißt, es geht darum, dass viele Männer Dinge tun mit ihren Frauen, die Allah verboten hat, und zwingt sie dazu. Das ging darum. Nicht, dass er mit einer Frau zusammen ist, nicht auf eine Zina begeht, seine Frau betrügt, nein, das war nicht jetzt gemeint. Weil der Sheikh hat ein bisschen indirekt gesprochen, aber er meinte damit, dass du mit deiner verheiratete Frau bestimmte Dinge tust, die Allah verboten hat, und du zwingst sie dabei. Oder dass er seine Frau lässt und er schläft, verbringt sein Leben im Café, seine Nächte in den Cafés, oder bei seinen Freunden oder Freundinnen. Aber er würde seine Frau zerstören, wenn sie nur mit einem Mann reden würde. Ja? Es stimmt. Das ist dein Recht. Das stimmt, dass wenn du dein Bedürfnis erledigen willst und deine Frau muss dir folgen. Sogar sagt der Prophet, sogar wenn sie gerade ihr Brot backt, beim Brotbacken. Das ist für die Schwestern, damit sie hören. Nicht, dass die Frau sagt, ich bin zornig auf dich und geh weg und du bist so und so und so und so. Deswegen sagt der Prophet, damit wir daraus verstehen, damit der Mann auch seine Frau so ermahnen kann, damit sie auch weiß, sie ist gerade am Feuer, dass sie sich daran erinnern soll, dass das Widersetzen des Mannes schlimmer ist als das Feuer in diesem Ofen. Nein, Entschuldigung. Dass das Feuer in diesem Ofen viel harmloser ist als das Feuer in der Hölle. Und das ist das Resultat, wenn man seinem Mann nicht gehorcht. Deswegen sagt der Prophet, so gibt der Prophet im Hadith, kommt ein Hadith, so erwähnt der Prophet bestimmte Arten von Leuten, die ins Paradies gehen. Und eins davon, was uns interessiert, ist die Frau, aber nicht diese Frau, die hart zu ihrem Mann guckt, die hart ihren Mann anguckt, aber mit anderen lacht, mit ihren Freundinnen und Bekannten. Aber der Hadith, er sagt hier, eine Frau, dass sie schlecht von ihrem Mann behandelt wurde, dass sie schlecht behandelt wird von ihrem Mann und sie ist zornig von ihrem Mann. Und die Frau sollte jetzt mit Allah handeln, dass sie, und deswegen hat der Prophet dir diesen Hadith gegeben, damit du, dass das Gute nicht stirbt. Dass du mit Allah, wenn dein Mann dich schlecht behandelt und du ihn verzeihst, dass du dich geduldigst. Und die Besten von euch sind diejenigen, die mit dem Frieden beginnen. Und dass sie ihm zeigt, ich gehorche Allah in dir. Das heißt, du hast zwar mit mir einen Fehler gemacht, aber ich mache Geduld für Allah subhanahu wa ta'ala. Ich reg mich nicht auf, dass du mich beleidigst oder mich schlecht behandelst. Wie Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, die Mu'minin, die Wahrhaftigen im Koran, dass wenn die Tür geklopft wird oder zu euch jemand kommt und er bittet nach Essen und du gibst ihm Essen, aber du sagst, ich möchte keine Belohnung, denn wir speisen euch für das Angesicht Allahs. So ist das Verhalten eines Mu'min. Dass er sagt, dass diese Frau soll sagen oder denken, ja, der Mann hat mich schlecht behandelt, aber ich mache Geduld für Allah subhanahu wa ta'ala. Ich möchte keinen Lohn von ihm. Obwohl er Schuld hat und du Recht hast. Und so sagt der Prophet, wir gehen zurück zum Hadith. Und wenn die Frau zornig ist oder sie schlecht behandelt wurde von ihrem Mann, oder der Mann ist zornig, sie soll sagen, hier meine Hand in deine Hand. Nicht zu ihm sagen, hau ab. Schau, was du gemacht hast. Wie schlimm bist du. Nein, oder sie sagt zu ihm, wenn du ein Mann bist, dann scheide mich jetzt. Scheide mich jetzt. Dann sagen wir, nein, hör diesen Hadith, Schwester. Nimm diesen Hadith. Egal welcher Mann. hört diesen Hadith. Welche Frau sagt unser Prophet, die Frau, die verlangt von ihrem Mann die Scheidung ohne Grund, für sie ist das Paradies verwehrt. Der Duft des Paradieses, nicht Paradies, der Duft sogar ist verwehrt. Und das Paradies riecht man von 500 Jahren. Deswegen, er wiederholt den Hadith, die Frau, die bittet ihren Mann nach Scheidung ohne Grund, sie wird das Paradies nicht riechen. Deswegen, meine liebe Geschwister, nimmt den Hadith, wo der Prophet sagt, Hand an Hand, oh Mann, hier, lass unsere Hand an Hand sein. Das bedeutet, lass uns friedlich sein. Sie hält. Er sagt, diese Sachen wollen wir in den Häusern haben. Wir wollen das haben. Dass die Frau und der Mann Zärtlichkeit ausüben gegeneinander. Miteinander. Und nicht, dass der Mann denkt, ja, wenn die Frau, ich werde nicht meine Frau zu ihr gehen, bis sie zu mir kommt und sich entschuldigt. Weil er denkt, das ist die Männlichkeit. Nein. Sagt Allah im Koran, wärst du hart und grob gewesen, so wären die Gläubigen von dir weggegangen. So hätte dich jeder verlassen. Deswegen sagt Allah weiter, sehe weg von ihrer, oder Allahu A'lam, die Ayah, ich weiß jetzt nicht, wie man das am besten übersetzt, aber ich sage, der zweite Teil, dass Allah sagt, so bitte für sie um Vergebung. Übe Nachsicht und bitte für sie um Vergebung. Allahu A'lam. Deswegen, er wiederholt das immer wieder, die Frau, die ihren Mann bittet um Scheidung ohne Grund, für sie ist das Paradies der Geruch Haram. Deswegen soll sie ihre Augen, deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, schau mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah diese Liebe zwischen den Gläubigen gelegt hat. Und wir diesen Islam, wie er legt, darauf Wert, dass Frieden zwischen Mann und Frau herrscht. Gehorsamkeit gegenüber dem Mann ist in allen Bereichen. Sei es beim Geschlechtsverkehr im Bett, sei es bei der Familie, seine Eltern, sei es in allen. Das Schlafzimmer sollte ein Raum der Versöhnung sein, nicht ein Raum des Zornes und der Uneinigkeit. Eine Sicherheit, eine Ruhe, eine wo man sich wohlfühlt. Die Frau sollte diese Luft, diese Atmosphäre soll die Frau schaffen. Der Mann, wie, das ist ein wichtiger Punkt, liebe Brüder und Schwestern. Es geht darum, ihr wisst, dieses Feuer, was draußen herrscht, die Fitna, ja, die Versuchung der Frauen. Ja, und wenn wir hier, wenn die Frau die Atmosphäre nicht schafft in ihrem Haus, dann wird sie vielleicht Grund sein für den Übel, dass ihr Mann fremd geht. Und weil dieses Feuer, wie der Scheich sagt, das Feuer in ihm brennt. Und dieses Feuer muss gelöscht werden. Ich rede, das ist keine Kritik jetzt nur an die Frauen, aber das Thema ist, deswegen reden wir jetzt und kritisieren die Frauen und lernen. Und dass die Frau nicht zum Beispiel auch zu viel redet und ablenkt von dem, was der Mann von ihr verlangt. Und nicht der Mann, dass der Mann sagt, ich kann mich verhalten, wie ich will, weil ich der Mann bin. Nein. Ein Sahabi verließ das Haus und sagt seine Frau, das war Allahu A'lam, genau. Ein Mann sagte zu seiner Frau, du darfst nicht aus dem Haus gehen, ich werde jetzt zum Kampf, zum Dschihad gehen, zum Kampf, du darfst nicht aus dem Haus gehen. So wurde der Vater krank von dieser Frau, von Sahabia, und sie ging zu ihm besuchen. So hat das dann der Sahaba dem Propheten erzählt, dass sie das gemacht hat. Was hat der Prophet? Die Frau ist gekommen, hat gesagt, ja Rasulallah, mein Vater lag im Sterben. Sie sagt, trotzdem gehorcht dein Mann. Wenn dein Mann es dir verbietet, aus dem Haus zu gehen, dann sollst du gehorchen. Nein, Afan, die Frau ist nicht aus dem Haus gegangen. Die Frau ist nicht aus dem Haus gegangen und der Prophet hat davon gehört. Keiner hat sich beschwert, der Prophet hat davon gehört. So hat der Prophet Muhammad Sallam gesagt, durch deine Gehorsamkeit gegenüber deines Ehemannes, so hat Allah subhanahu wa ta'ala deinen Mann seine Sünden verziehen. Weil dieses Gehorsam sein gegenüber deinem Mann ist in Wirklichkeit Gehorsam sein gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wer hat das auferlegt? Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du fastest, freiwillig, und dein Mann befiehlt dir oder gebietet dir, du sollst essen, dann sollst du essen. Aber hier nicht vor Ramadan. Ramadan ist Pflicht. Wenn er sagt, iss, dann sag, hau deinen Kopf gegen die Wand, ich breche mein Fasten nicht. Wir haben gerade gesagt, das gibt kein Gehorsam gegenüber einem Geschöpf, in dem man Allah gegenüber sündigt. Das geht nicht. Und wenn die Frau aus dem Haus gehen will, dann soll sie ihm sagen, ich möchte gerne da und dahin gehen. Und darf ich das und das tun? Jetzt fragt euch, ja, was ist das? Ja, die sagen, ihr müsst euch überlegen. Der Mann ist verantwortlich für die Frau. Wenn der Frau was passiert, wird er, der Ehemann, Recht schaffen. Er muss sozusagen Rechtschaft ablegen vor Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag. Und die Frau sollte auch dem Mann gehorchen in seiner Mutter, in seiner Schwester. Das heißt, sie soll seine Eltern gut behandeln. Und dass sie auch gütig ist zu seiner Mutter. Das wird auch von ihr verlangt. Es ist wie deine Mutter. Das sind abgezählte Tage oder Jahre oder Monate. Die Mutter von deinem Ehemann. Behandle ihn gut. Behandle sie gut. Subhanallah. So sagt der Prophet Muhammad Sallam, so wenn du in deinen jungen Jahren einen alten Mann gut behandelt, so wird Allah jemanden bringen, der dich auch gut behandelt. Der auch gütig zu dir sein wird. So wie du bist, das wird auch zu dir zurückkommen. Und so sagt der Prophet, wenn du eine Gläubige bist, so sagt der Prophet, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll seinen Gast ehren. Gut behandeln und nimm sie als eine Brücke zum Paradies, die Mutter von deinem Ehemann, die Schwester von ihm. Oh, ich kann nicht mit ihr. Er spricht gerade über diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die Probleme, die vielleicht einige in der Familie kennen, dass zum Beispiel, dass die Schwester zwischen der Schwester und der Ehefrau dann so Zankereien herrschen. Egal, auch wenn die Mutter verrückt ist. dass er zum Beispiel seine Mutter ins Verrücktenheim oder ein Altersheim bringt. Ja? Ein Sahabi trug oder ein Tabi'i trug seine Mutter auf seine Schultern und hat mit ihr Tawaf gemacht, den Hajj. Ja? Weil heute ist auch ein Brennpunkt, wenn zum Beispiel die Mutter krank ist oder alt geworden ist oder die Schwester keinen Ehemann hat, ja, dann kommt sie vielleicht oft zum Ehemann oder der Mann geht oft seine Mutter besuchen oder seine Schwester besuchen, ja, weil auf sie aufpasst und nachschaut, was mit ihr ist. Und das stört ein bisschen die Ehefrau. Und das ist eine Warnung und auch eine Motivation, dass du, Ehefrau, das als eine Brücke zum Paradies sehen sollst. Und das ist auch Gehorsamkeit gegenüber deinem Ehemann, dass du gut zu seinen Verwandten bist. Ist wie die Spardose, wie jeden Tag ein bisschen Geld reinmachen, sollst du auch Gedanken machen, diese Spardose von Achira, das sagt, wie war ich heute zu der Mutter von meinem Ehemann, Schwiegermutter, zu meiner Schwägerin. Und deswegen, Vorsicht. Und Vorsicht, dass es gibt viele Frauen und nicht, dass du, dass es ein Grund wird, dass der Ehemann sagt zu seiner Ehefrau, geh. Dass er seine Frau ausscheidet, weil sie dann ständig Stress macht gegen seine Verwandten, Familie. Lob gepriesen ist Allah und Segen und Heil auf dem gesandten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der letzte Punkt. Deswegen, wenn die Frau ihren Ehemann liebt und mit ihm leben will, dann soll sie diesen Preis bezahlen und sich geduldigen. Also wenn jemand liebt eine Person, er wird jeden Stress aushalten und sich geduldig verhalten. Aber wenn er dich hasst, dann sucht er nur Fehler bei dir. Und egal welche Fehler, und du versuchst eine Story über sie zu erfinden und machst aus jeder Sache ein Drama, wenn du sie nicht liebst. Und deswegen sagen wir, fürchtet Allah und wisse, dass nur deine Taten übrig bleiben. Und die Rechenschaft vor Allah wird passieren und kommen. Und die Strafe kann kommen über dich. Deswegen, das Leben zwischen Mann und Frau soll auf Liebe, auf Verständnis basieren, auf Opferung, auf das Handeln mit Allah subhanahu wa ta'ala und die Geduld gegeneinander. Dass wir untereinander Geduld haben. Und die Geduldige, und besonders die Frau. Und Allah hat dich im Koran, o Frau, als eine Ruhe, als Ruhe genannt. Dass du bist die Ruhe für deinen Ehemann. Und verlangt von dir, dass du auf deinen Mann, dass du deinen Mann achtest und auf ihn achtest. Subhanallah. Wenn die Frau sich schminkt, sie macht zum Beispiel Kajal oder sie schminkt sich oder sie kämmt ihre Haare, sie macht sich hübsch wie ihr Mann, ist genau so, als würde sie die Waffe tragen und auf dem Weg Allahs kämpfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt so auch die Paradiesjungfrauen, dass sie in Zelten leben, im Paradies, darin hübsch, ja, wie Perlen verhüllt. Es gibt einige, die sagen, oh, für den Mann gibt es 70 Jungfrauen. Und dann sagt sie, aber ich möchte, warum kriegt der Mann nicht die Frau 70 Paradiesjungmänner, sozusagen. Dann sagt der Scheich, wenn du deinen Mann liebst, was willst du mit 70 anderen Männern? Und wenn du die Führerin und die Königin bist im Paradies, genügt das nicht?